Gewiss, wir haben dir, Offenbarung, eingegeben, wie wir Nu und den Propheten nach ihm, Offenbarung, eingegeben haben. Und wir haben Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub, den Stämmen, Isa, Ayub, Yunus, Harun und Sulaiman, Offenbarung, eingegeben. Und Davud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben.